Was haben Sie verstanden? Üben Sie. Sie hören ein paar falsche Aussagen zum Dialog. Korrigieren Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modelllösung. Aussage 1. Leo hat bald eine Sprachprüfung. Falsch. Richtig ist, er ist der Coach von einem Deutschschüler. Dieser hat bald eine Sprachprüfung. Aussage 2. Tanja hatte vor Englischprüfungen immer Panik. Falsch. Richtig ist, Tanja hat früher Französisch gelernt. Vor den Prüfungen hatte sie Panik. Aussage 3. Rita ist Psychologin. Falsch. Richtig ist, Leo ist Psychologiestudent. Rita könnte aber einen guten Tipp für ihn haben.